At the beginning of November 1998, a huge and strong hurricane approached Central America. Anfang November 1998 zog ein heftiger Sturm auf über Mittelamerika und es begann zu regnen. Zu viel Regen auf dem Paradies. Anfang November 1998 zog ein heftiger Sturm auf über Mittelamerika und es begann zu regnen. Zu viel Regen über dem Paradies. Too much rain over paradise. Waiting for your love to watch me down. Yesterday's gone, lost in the past.